Erster Ahab erzählte Isabel alles. Elia hatte alle Propheten mit dem Schwert getötet. Zweiter Isabel schickte einen Boten zu Elia. Sie wollte ihn am nächsten Tag töten. Dritter Elia hatte Angst und lief weg. Er kam nach Beerseba und ließ seinen Diener dort. Vierter er ging einen Tag lang in die Wüste. Er setzte sich unter einen Busch und wollte sterben. Fünfter er legte sich hin und schlief. Ein Engel berührte ihn und sagte, steh auf und iss. Sechster Elia sah Brot und Wasser neben seinem Kopf. Er aß und trank und schlief wieder. Siebter der Engel kam wieder. Er sagte, iss mehr, denn der Weg ist sehr weit für dich. Achter Elia stand auf und aß. Er wanderte 40 Tage lang bis zum Berg Horeb. Neunter er ging in eine Höhle. Gott fragte ihn, was machst du hier, Elia? Zehnter Elia sagte, ich habe treu für Gott gearbeitet. Aber die Israeliten haben deine Regeln vergessen. Elfter Gott sagte, geh raus auf den Berg. Ein starker Wind kam, aber Gott war nicht darin. Zwölfter dann kam ein Erdbeben und ein Feuer. Aber Gott war nicht im Feuer. Danach war es leise. Dreizehnter Elia bedeckte sein Gesicht mit seinem Mantel. Er ging zum Eingang. Eine Stimme fragte ihn wieder nach seinem Grund. Vierzehnter Elia sagte, die Israeliten haben deine Propheten getötet. Nur ich bin noch da und sie suchen mich. Fünfzehnter Gott sagte, geh zurück nach Damaskus. Mache Hazael zum König über das Land Aram. Sechzehnter mache Jehu zum König über Israel. Mache Elisa zum Propheten nach dir. 17. Hazael und Jehu werden die bösen Menschen bestrafen. Auch Elisa wird das tun. 18. Aber 7000 Menschen in Israel bleiben am Leben. Sie haben nicht zu falschen Göttern gebetet. 19. Elia ging weg und fand Elisa. Elisa arbeitete auf dem Feld. Elia warf seinen Mantel über ihn. 20. Elisa verließ seine Rinder. Er wollte sich von seinen Eltern verabschieden. Elia erlaubte es ihm. 21. Elisa kochte Fleisch für die Leute. Dann ging er mit Elia mit und half ihm.